Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Es war jetzt mal ein bisschen Pause, weil ich ein bisschen Barcamp machen musste und ein bisschen Republika und so weiter. Aber jetzt geht es wieder weiter. AI gibt es immer noch, ist immer noch voll der Trend. Ja? Hat noch nicht den Bitcoin gemacht. Und heute reden wir mit der Marianne Kaindl über KI für Autorinnen und Autoren. Und da bin ich ganz, ganz gespannt drauf, die habe ich mir mal geschnappt, als sie das erzählt hat. Dann mussten wir es einmal schieben, glaube ich. Und jetzt ist Ja, es genau. soweit. Marianne, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du? Ja, wer bin ich und was mache ich? Ich bin Autorin. Ich bin Autorencoach. Mein Hintergrund dafür ist, dass ich von Haus aus Literatur- und Buchwissenschaftlerin bin, schreibe seit ich 7 war. Ich bin aber auch Webdesignerin und Fotografin und ich bin begeisterte Trainerin seit endlosen Zeiten. Was man Ich als Geisteswissenschaftlerin halt so macht, ne? was man als Alles, Geisteswissenschaftler, alles. na, alles jetzt nicht, aber alles, was interessant ist. Okay. Wie bist du auf KI gestoßen? Und dann überlegen wir mal und dann kommen wir zu dem Punkt, was du Autorinnen und Autoren dazu nahebringst. Okay, also ich liebe ja immer schon Themen, die voranbringen, die innovativ sind. In meiner Multimedia-Ausbildung gehörten wir zu den ersten, die digitales Video verwendet haben, 1991. Und seitdem habe ich das beibehalten, dass mich einfach neue Strömungen interessieren. Und da kommst du um die KI eigentlich gar nicht rum. Wenn du in irgendwelchen Social Media Groups checkst, was Autoren über KI sagen, da merkst du, es geht heiß her, das fördert das Interesse noch mehr. Und ich wollte dann einfach wissen, was kann man mit KI machen als Autor, als Autorin, und wo sind die Grenzen? Und als ich mich da entsprechend eingearbeitet habe, haben meine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, ich gebe Kurse für Autoren, gesagt, bring uns das bei. Und das mache ich jetzt seit etwas über einem Jahr. Ich werde jetzt doch nochmal auf die Social Media Diskussion rekurrieren. Worüber kloppen sich da denn die Leute? Worüber hauen die sich den Schädel ein oder vor Verzweiflung den Schädel an die Wand? Okay, also erstmal, sie kloppen sich unglaublich heftig und das wird normalerweise ziemlich persönlich. Und das Thema ist, dass die einen, die Minderheit, sagt, sie nutzt KI fürs Schreiben. Das erfordert schon einen gewissen Mut. Und die anderen sagen, also die Argumente dagegen sind vor allem Urheberrechtsprobleme, wobei da willst du, glaube ich, dann noch drauf eingehen. Das Können wir ist ja mal noch natürlich ein Thema. anticken dann, ja. Da habe ich einen Ja, interessanten genau. Vortrag bei der Republika gehört, wo Und jemand da ja, eine andere Meinung hatte als Rechtsanwalt und Autor. und dann eben auch solche Sachen wie KI hat kein Herz, KI hat keine Seele. Ja, KI hat kein Herz, das wird wohl so sein. Und ich würde nie etwas lesen, das mit KI geschrieben wurde. Da können wir, kann ich dann auch gerne noch eine Anmerkung machen dazu, wenn du möchtest. Und dann auch KI ersetzt uns Autorinnen und Autoren. Also ich habe auch einen ganz, ganz bösen Brief von einer ansonsten sehr netten Grafikerin und Illustratorin bekommen, als ich meinen Teilnehmern gezeigt habe, wie man Sequenzen von Bildern zur Illustration von Büchern machen kann. Das geht nämlich inzwischen. Und dann hat die gesagt, du bist an Verbrechen mitschuldig. Und du bist mit dran schuldig, dass uns unsere Jobs wegbrechen. Also das sind so die Gegenargumente. Und wie gesagt, wenn man in diese ganze Hitzigkeit rein sagt, ich arbeite mit KI, dann muss man ein dickes Fell und sehr viel Mut haben. Aber lass uns doch mal ein paar von den Argumenten, vielleicht ist das ganz gut so zum Anfang und das nähert sich ja dann auch ans Thema an. Also gut, KI hat kein Herz, ja, das hat höchstens einen Prozessor oder so. Aber das würde Algorithmen, ja. heißen, KI hat keine Gefühle, keine Seele. Das scheint mir ja mit dem anderen Argument, dass KI Autorinnen und Autoren ersetzt. Also wir reden ja davon, dass KI irgendwelche Leute ersetzt, die Röntgenbilder anstarren oder irgendwelches Zeug sortieren oder irgendwelche Bilder auswerten für 5 Cent die Stunde oder irgendwas, ja. Da hat ja fast niemand oder da gibt es Leute, die auch dagegen was haben, aber also entweder KI ist schlecht, sage ich jetzt mal, ne? Dann kann es ja diese hochwertigen Jobs nicht ersetzen. Oder es ist halt richtig gut, dann muss ich halt überlegen, worin besteht eigentlich der Wert von dem, was ich Das ist der mache. Ne? Punkt, ja. Aber was würdest du zu diesem Argument sagen, KI-Output, dem fehlt sozusagen die Emotion oder ja, sagen wir mal, dem fehlt die Emotion als vielleicht ein bisschen sachlichere Aussage, als Herz und Seele. Ja, also dass KI kein Herz und keine Seele hat, ist eigentlich klar. Mit der Emotion. Da gibt es zum Beispiel jetzt bei ChatGPT eine neue Entwicklung. Da geht es ganz spezifisch um Emotionen. Das ist ChatGPT 4o. O steht für Omni. Und Omni heißt nicht omnipotent oder sowas. Noch nicht, glücklicherweise nicht. Und Sondern das glücklicherweise steht es heißt. auch nicht für Omega, ne? Da dachte ich, sei es vielleicht Omega. Omega, alles Das und Ende der Welt. gut, sondern das steht einfach dafür, dass es Text und Bild und Sound und Video kann, aber es kann auch Emotion. Und ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, sondern nur gelesen. Ich muss das die nächsten Tage mal probieren. Also das läuft darauf raus, wenn du ChatGPT 4o zum Beispiel mit dem Smartphone aufrufst und Video, also dich als Video laufen hast, kann diese neue Version an deinem Gesichtsausdruck und dessen Veränderung erkennen, wie du gerade drauf bist. Es kann auch an deiner Atemfrequenz erkennen, ob du jetzt gerade aufgeregt bist und kann darauf reagieren und zwar auch auf eine Weise reagieren, die wir bei Menschen als emotional bezeichnen würden. Ja, Okay, jetzt also mal. Wir probieren es mal aus. Ich habe es jetzt gerade mal aufgerufen. okay. Sollen wir es an mir oder an dir ausprobieren? Ich bin Also ich kann mutig. es dir. Bist du mutig? Also mit Foto beginnen, so fortfahren. So, jetzt habe ich dich hier und dann mache ich mal ein Foto von dir. Ne? Okay. Ja, so, zack. Und jetzt mal gucken. So, jetzt habe ich hier ein Foto und jetzt kann ich Nachricht. Sage mir die Emotionen dieser Person. Okay. So, also das ist jetzt hier so. Ja, gut, da müsste ich jetzt mein Das Background sieht abstellen. man Ja, aber es jetzt, ist ja ja eben. offensichtlich. Ja, so, ich lade das jetzt hoch. Und Aha. ChatGPT GPT hier vor sich hin. Blub, blub, blub, blub. Basierend auf dem Bild scheint die Person in einem ruhigen und konzentrierten Zustand zu sein. Gesichtsausdruck wirkt neutral, was darauf hindeuten könnte, dass sie sich auf eine Aufgabe oder ein Gespräch konzentriert. Es gibt keine Na, könnte doch offensichtlichen sein, oder? Anzeichen von starken Emotionen wie Freude, Trauer oder Wut. Der Blick durch die Brille und die Position von dem Mikrofon deuten darauf hin, dass sie möglicherweise an einer Online-Konferenz oder einem Aufnahmeprozess beteiligt ist. So, jetzt probieren wir dasselbe mal nochmal aus mit mir. Aber muss ich Und doch ich mache jetzt sagen, ist doch also. ein schlaues Kerlchen, Ich oder? mache jetzt also. Okay. So, machen wir mal was ganz crazy, crazy hazy. Und wie sieht es mit dieser Person aus? So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, die Person auf diesem Bild zeigt einen breiten, fast übertriebenen Lächelausdruck und weit geöffnete Augen, was auf eine intensive und möglicherweise übertriebene Freude oder Begeisterung hinweist. Die Körpersprache und der Gesichtsausdruck vermitteln eine starke positive Energie, die auch als humorvoll oder theatralisch interpretiert werden könnte. Die Szene im Hintergrund die sich auf künstliche Intelligenz, AI, bezieht, sowie der Name Oliver Gassner deuten darauf hin, dass diese Person möglicherweise eine Präsentation oder ein Webinar leitet. Sag's Ja? doch, ist ein schlaues Also und hat Kerlchen. mich praktisch erwischt, ja, dass ich nur so getan habe als ob. Ja, Ja? Das würde wie ich mal aus dem, theatralisch. Also können wir beide aus theatralisch dem heißt ja, aus dem so Wort, bist du beide als nicht. Ja. Literaturwissenschaftler können wir das aus dem Wort theatralisch, können wir das, der tut nur so, als ob. Ja? Ja, genau. Ja. Ja, Und du musst da mal hat denken, was, was das ne? zum Beispiel helfen könnte bei Support, ja. Also Ja. statt dass du stundenlang in irgendeiner Warteschleife hängst, bist du doch lieber mit so einem Kerlchen verbunden, Ja. das dann sagt, also es ist ganz furchtbar, dass ihnen statt Ja, ihrem genau. Gemüse Batterien geliefert wurden und wir bringen das sofort in Ordnung, oder? Ja. Ja, also ja. Ich habe jetzt aber gerade auch so einen Support-Fall. Wir haben eine Krise, ne? Der Ja. Zug an unserem großen Sonnenschirm ist abgerissen. Jetzt haben wir den Zug bestellt, es ist dann nicht gekommen und die hat ihn aber abgeschickt und ja, also whatever, ja. Und ja, dann hätte ich überhaupt keine Probleme im hier Ja. mit einem Chatbot zu reden. Die Dinger, die sind natürlich auch immer sehr so ein bisschen unterwürfig, ne? Weil die sind ja wohl trainiert, eben alles zu vermeiden, was man nicht mag. Und dann Ja. versuchen die, also wahrscheinlich kann man denen natürlich sagen, sei streng zu mir, ja, oder so. Ja. Aber die sind ja immer auf eine sehr nervige Weise servil, ja. Und ja. Also, servil muss ja jetzt nicht gerade sein, aber ich kenne genug Leute, also auch, ja, ich kenne genug Leute, die mit einer Reklamation Schwierigkeiten haben. Ja. Und die dann gleich mal auf Kontra gehen oder sich verteidigen oder sowas. Und da bist als Kunde dann vielleicht besser dran, wenn das, sofern es geht, nicht zu kompliziert ist, dann eben so einen Teil übernehmen könnte. Aber das ist jetzt Ja. nichts für Autoren und Autorinnen. Nee, da haben wir uns jetzt etwas entfernt, aber vielleicht ein letzter Satz dazu. Ich kenne auch Leute, die halt ungern sich beschweren, eben weil sie niemand anders irgendwie ärgern müssen. Und wenn ich jetzt weiß, Genau. ich in Anführungszeichen ärgere, ich bemühe hier nur eine Maschine, ja, dass ich dann und am Schluss kriege ich entweder Stimmt, mein Geld wieder oder das Ding ja. repariert oder whatever. Das könnte natürlich in der Tat ein sehr positiver Effekt sein, dass man das Ding sozusagen so abwickelt. Also wie gesagt, Emotionen haben wir jetzt festgestellt, kann das Ding eigentlich ganz gut, ne, und kann auch eine Situation Ja. verhältnismäßig überraschend gut einschätzen, ja, Ja, ja. bis zu dem Punkt, wo es sagt, ah, der tut vielleicht nur so, ja, und weil der hätte auch sagen können, oh Gott, der zieht jetzt gleich ein Messer und ja, ich wollte eigentlich eher so ein bisschen Shining, aber ich habe halt gelacht, ja, Ja. aber so ein Shining Aspekt da reinbringen, aber das Ja. hat es nur positiv hier irgendwie. Ja, stimmt. Ja, ich hätte halt vielleicht nur ein Messer in die Hand nehmen müssen oder Ja, so. vielleicht doch Aber wie auch lieber immer, nicht. Ja. also das mit der Emotion, also zumindest kann das System, weil haben tut es natürlich keine Emotionen, aber es kann Emotionen erkennen und wohl auch ausdrücken. Ne? Also gab es ja diesen Fall, dass ein Google-Mitarbeiter dann gesagt hat, oh Gott, wir haben hier ein fühlendes Wesen in einen Computer eingesperrt und ich muss jetzt kündigen, weil und so weiter. Wo man dann sagt, wer hat jetzt das Problem? Ja, das fühlende Wesen im Computer oder er? Weiß man nicht so Ja, genau. Ich ja. bin ja ein großer Anti-Anthropomorphisierungsverfechter, also dass man diese. Wie stehst du zu dem Thema? Also um das Thema Emotionen und dann wechseln wir mal dazu, ob es wirklich Autorinnen und Autoren ersetzen kann und wie es ihnen helfen kann. Aber wie stehst du? Es gibt ja diese Bitte-Danke-Fraktion. Also es gibt Leute, die darauf bestehen, dass ihre Kinder zu Alexa Danke sagen, wenn Alexa das Wetter gesagt hat oder einen Witz erzählt hat. Weil mit der Begründung, weil sie sonst irgendwann bei Menschen auch nicht mehr machen, was ich schon ein bisschen strange finde. Und es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich bedanke mich bei der KI immer, weil irgendwann übernimmt sie ja die Weltherrschaft, so als Witz. Aber die sagen auch, wenn man jetzt bitte sagt und höflich ist und vielleicht sagt, du kriegst doch ein Trinkgeld oder droht, es stirbt beim Häschen, wenn du es mir nicht sagst, oder meine Oma wird unglücklich oder irgendwas. Also wie stehst du dazu, sozusagen sich zu diesen Maschinen höflich zu verhalten? Weil zu meinem Staubsauger bin ich ja, sage ich auch nicht bitte und danke. Ja, also ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, ob das irgendwas bewirkt, wenn ich zur KI sage, ich kill dich oder es stirbt die Oma oder sowas. Ich kann es mir jetzt nicht ganz so vorstellen, aber wer weiß es. Höflich sein finde ich eigentlich prinzipiell ganz nett. Also Ja. auch zu Maschinen. Oh ja, also stell dir mal vor, ich bin jetzt zur KI ruppig und dann klingelt meine Freundin. Am Schluss kann ich dann nicht rechtzeitig umschalten. Das wäre doch schade. Ich weiß es nicht. Also ich bin auf jeden Fall sachlich bis freundlich. Okay. So wie ich halt bin. Lustige Anekdote. Wir hatten einen Staubsaugerroboter, der war ganz neu. Also Aha. auch unser erster Staubsaugerroboter, ist aber noch nicht gar nicht so lange her. Und meine Tochter hatte eine Freundin zu Besuch und dann sagt die Freundin zu meiner Tochter: Sag mal, ist euer Saugroboter sprachgesteuert? Dann sagt sie: Wie kommst du auf die Idee? Ja, deine Mutter redet immer mit dem. Ja, weil immer, wenn der sich in irgendeine Ecke verzogen hatte, ich habe dann auch gesagt: Du redest mehr mit dem Staubsaugerroboter als mit mir. Hat sie gesagt: Oh Gott. Ja, also schon war natürlich bewusst, dass es, aber sie hat gesagt: Jetzt klemm dich doch nicht ein, jetzt sei doch vorsichtig. Und so, fand ich echt witzig. Ja. Doch, das könnte ich Das auch war, machen. dann habe Ja. ich jetzt auch erst gedacht, als ich gesagt habe, ich rede ja auch nicht mit meinem Staubsauger. Also ich rede in der Tat nicht mit dem Staubsauger. Ja. Auch nicht mit dem Staubsaugerroboter. Haben denn Autorinnen und Autoren zu Recht Angst, dass manche ihrer Dienstleistungen ersetzt werden? Es wird sich ändern, denke ich. Also ich kann jetzt hier eigentlich nur Prognosen machen aufgrund dessen, was ich schon in anderen Bereichen erlebt habe. Ich habe meine Magisterarbeit über die Einführung der Druckmaschine geschrieben. Ich habe die Einführung der Briefsortiermaschine mit E-Learning-Programmen begleitet. Also da war ich zuständig, E-Learning-Programme für Briefs. Ich habe einen Computer, also erlebt, wie der Computer in die Büros einzog. Und es war eigentlich immer so, dass Menschen Angst hatten, die Technik würde sie ersetzen. Und es war bisher immer so, dass man die Technik dann zu nutzen lernen musste und dass die Technik die Arbeitsplätze schon verändert hat. Und ich vermute, dass es auch diesmal so ist, aber ich bin kein Hellseher. Ja, also ich meine, Also, es gibt kein Schreibbüro, also Schreibbüros oder sowas gibt es kaum noch. ja, also Oder was ich zum Beispiel. Abteilungen, ne, wo 20 Frauen sitzen, waren ja in der Regel Frauen, die irgendwelche Diktate abgetippt haben oder sowas. Ja. Gibt es alles nicht mehr seit dem Word Processing, seit den Textverarbeitungsprogrammen. Excel hat scheinbar auch viele, viele Jobs vernichtet von Leuten, die über so großen Kassenbüchern saßen mit einem Radierer und da irgendwelche Sachen korrigiert Ja, haben. ja, Also, ja. Also bei Briefsortieranlagen habe ich es halt hautnah mitgekriegt. Als ich bei Siemens anfing, da haben Land auf, Land ab, und zwar nicht nur in Deutschland, international, haben die Sortierkräfte protestiert gegen diese Maschinen. Also du musst dir vorstellen, die haben bis dahin Packen von Briefen gehabt und die haben sie in irgendwelche Fächer einsortiert. Und das 8 Stunden oder mehr am Tag, das stelle ich mir also nicht gerade als einen Traumjob vor. Aber die haben halt gedacht, es fällt komplett weg. Und was dann passiert ist, dass es, die wurden auf die Maschinen geschult und haben dann eben gelernt, die Briefe in die Briefsortieranlagen reinzugeben, Briefe, die nicht maschinenlesbar waren, zu kodieren und die rauszunehmen und so. Die Tätigkeit hat sich verändert. Und die Tätigkeit wird sich durch KI mit Sicherheit auch verändern und sie tut es schon. Also nur ein Beispiel, ich habe für einen Kunden eine Broschüre gemacht vorigen Monat Und er braucht die auch auf Englisch. Wir haben das vor ein paar Jahren schon mal gemacht mit der Vorgängerbroschüre und da ging die halt in Übersetzungsbüro. Jetzt habe ich die Texte in DeepL eingegeben und Native Speaker hat dann über diese Fassung nochmal drüber geschaut und hat Feinarbeiten gemacht. Also es spielt mit Sicherheit eine Rolle und das bedeutet, aber auf der anderen Seite auch, dass es nicht sehr klug ist, sich solche Technik total zu verweigern, ja, sondern dass man eher schauen muss, wie finde ich in dieser veränderten Situation einen veränderten Platz, ja. Also das finde ich schon wichtig. Also ich hab ja die These, bisher haben mir da noch nicht so viele Leute zugestimmt, der eine oder andere schon. Also ich habe kürzlich mit einem Agenturinhaber auch öffentlich geredet bei LinkedIn. Und da ging es darum, dass er sagt, naja, 3, 4 Jahre und ich brauche viel weniger Mitarbeiter. Und dann habe ich gesagt, brauchst du aber dann nicht Mitarbeiter, die einfach kompetenter sind, ja, weil sie eben, also sozusagen der Native Speaker, der über den Text drüber geht, der muss vielleicht kompetenter sein als der Übersetzer, der den Text from scratch übersetzt, weil der kann sich den Satz ja zurechtlegen, während der Checker, sage ich jetzt mal, der muss überlegen, okay, ist das jetzt wirklich der richtige Satz, oder drückt das, was das Original ausdrücken soll, wirklich korrekt aus, oder ist da irgendeine Verschiebung drin, wo sich das Ding vertut, ja, was ja durchaus passieren kann beim Übersetzen. Also meine These ist, die Jobs, die gebraucht werden, ich sage jetzt mal, um die KI zu babysitten, so nenne ich das immer, obwohl ich eigentlich, wie gesagt, also zu kontrollieren, den KI-Output zu kontrollieren, werden nicht Babysitten klingt doch viel anthropomorphisch, netter, oder? die nicht anthropomorphisierende Variante, aber dass das halt viel, also dass diese Aufgaben viel mehr Kompetenz erfordern. Das können wir jetzt mal überlegen. Also eben nicht nur KI-Kompetenz, sondern eben Sprachkompetenz. Weil jetzt ist plötzlich der Output ja nicht mehr meiner. Wenn ich was übersetze, bin ich ja derjenige, der den Satz baut. Ne? Und klar, es war immer schon so, dass eigentlich Natives übersetzt haben. Ne? Also oder Texte geschrieben haben. Teilweise, ja. In der Regel. Was würdest du sagen? Was würdest du sagen? Welche Skills oder nicht? Was würdest du sagen? Sondern welche Skills baust du mit deinen Autorinnen und Autoren auf? Was brauchen die? Ruhig in diese drei Sparten: Text-KI, Bild-KI, Audio-KI. Was machst du mit denen? Was Also erstmal lernen die? Text-KI, da kenne Ja. ich mich am meisten aus als Autorin, ist klar. Ja. So viele Skills und so viele Kompetenz wie irgend möglich. Also zum Beispiel, ich prompte mit meinen Teilnehmern. Also für diejenigen, die zuschauen und jetzt nicht Autoren oder Autoren sind, prompten heißt, die Struktur von dem Text vorab entwickeln, sodass man weiß, da ist mein Ausgangspunkt, da ist mein Zielpunkt, das Happy End oder die Katastrophe. Und da schaffe ich Spannungsbögen und sowas. Also ich prompte mit denen und nutze dafür KI. Das heißt aber, Also ich. du lässt die KI-Systeme Plots praktisch entwickeln. Nee, warte mal schnell. Okay, ja. Ich lasse die Teilnehmerplots Okay, entwickeln. ja. Und zwar mit zwei verschiedenen Methoden und dann noch mit einer eher emotionalen Methode, also drei unterschiedliche Methoden. Und erst dann gehen wir mit dem Ganzen an die KI, ja, weil dann haben meine Teilnehmer schon einen Haufen Vorinformationen. Die wissen, welche Personen welche Rolle spielen in der Geschichte. Die können praktisch die KI auf eine ganz andere Art instruieren, als das jemand täte, der schreibt, ich möchte einen Liebesroman schreiben oder ich möchte einen Entwicklungsroman schreiben. Es soll eine Frau vorkommen, die und ein Mann, der irgendwas. Und jetzt mach du mir da einen spannenden Plot. Da kommt allerhöchstwahrscheinlich ein Blödsinn raus. Aber wenn die schon wissen, was sie wollen und Ideen haben und die KI entsprechend instruieren können, also instruieren auch in Bezug, wer soll das denn lesen, also wer ist meine Zielgruppe und sowas, also nicht nur inhaltlich, dann kommt was völlig anderes raus. Oder ich gebe dir ein Beispiel. Gerade aus dem Workshop, in dem, oder aus dem Kurs, in dem wir plotten, einer meiner Teilnehmer hat einen Konflikt drin. Also es gibt eine Stelle und zwei Doktoranden, die diese Stelle haben wollen. Und der eine von den beiden verwendet unfaire Methoden. Ja? Und er hat dann ein paar Tage immer wieder überlegt, wie kann denn die Geschichte rausgehen? Ja? Und er kam auf sechs Lösungsideen. Dann haben wir das bei ChatGPT eingegeben, also wohlgemerkt mit all dem, wie er seine Personen charakterisiert hat, aber nicht diese sechs Lösungsideen. Und ChatGPT hat sieben Lösungsideen gehabt. Seine sechs und noch eine siebte, die auf den ersten Blick völlig abstrus erschien. Und wir haben dann ChatGPT da weitermachen lassen. Und bei dem, was die dann, was ChatGPT dann weitergemacht hat mit dieser siebten Idee, kam auch nichts Vernünftiges mehr raus. Die wirkte eigentlich einfach abstrus. Ja? Und Hendrik hat aber gesagt, gerade deshalb fand er sie so interessant und hat dann über diese siebte Idee weiter nachgedacht und hat jetzt für seinen Roman einen völlig überraschenden, aber einleuchtenden Schluss. Ja, und das ist auch etwas, also so bringe ich meinen Leuten KI bei, als sehr wirkungsvolles Hilfsmittel, das aber nicht allwissend ist. Ja. Ja, wie komplex sind dann solche Prompts oder arbeitest du da dann auch mit GPTs oder arbeitest du nur mit komplexen Prompts? Und wie, ich kann mir vorstellen, also wenn man jetzt wirklich ein Plot von einem Roman plus Figurencharakterisierung, das kann ja dann schon mal, keine Ahnung, 4, 5 Seiten kann das ja schon mal haben, ne? Also, wir haben es kürzlich so gemacht, dass wir ChatGPT instruiert haben, stell uns alle Fragen, die du brauchst, um eine kompetente Antwort auf das und das Problem geben zu können. Und da haben wir mit Sicherheit eine halbe Stunde diese Fragen beantwortet. Und zwar, obwohl der Teilnehmer, um dessen Thema es ging, sich ja vorher schon Gedanken drüber gemacht hatte. Also das heißt, wenn was richtig gut, also ich habe mal gehört in Zusammenhang mit KI oder mit Prompten in ChatGPT, shit in, shit out. Und genau das ist das Thema. Wenn du gute Inhalte, durchdachte Inhalte reingibst, dann kriegst du auch Ergebnisse raus, die dich weiterbringen, im Normalfall. Ja. Und wenn der einfach irgendwie schreibe eine Kurzgeschichte von 7500 Zeichen im Stil von, keine Ahnung, dann kriegst du halt auch entsprechendes raus. Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Also, das kam ja schon vor einer Weile auf, also sozusagen das Prompting, ne? Also, dass man sagt, frag mich mal aus, damit du folgende Aufgabe gut lösen Ja, kannst. genau, Also, das ist der unterstütze Punkt. mich dabei, ein gutes Prompt zu Ja. erzeugen. Und soweit ich weiß, ist es auch schon Ja. so, dass wenn man jetzt ein sehr simples Prompt eingibt, dass der erstmal sozusagen im Hintergrund aus dem simplen Prompt ein komplexes Prompt macht, sodass er dann weiß, also wenn ich jetzt zum Beispiel Dorf sage, ne, was weiß ich, eine Szene im Morgen, ein Dorf erwacht oder so, ja, und dann macht er automatisch Kirchenglocken rein, weil halt, oder ich sage ein Dorf in Bayern und dann kommen automatisch die Kirchenglocken rein, die da läuten und die Kühe, die muhen, weil er eben aus Dorf, Kirche und Landwirtschaft sozusagen Ja. dediziert, ja, Und dann darfst du dich halt nicht beklagen, dass das Klischee deduziert, haftes. Entschuldigung. Ja, sorry, ich war jetzt gerade Entschuldigung. abgelenkt von meinem Grammatikfehlen hier. Deduziert natürlich. Und ich war so, dass ich dich unterbrochen habe, Ja, also man I'm nicht. sorry. Ja, also ja, oder? Also wie gesagt, also meine Information ist eben, dass diese Maschine sozusagen im Hintergrund schon aus einfachen Prompts komplexe Prompts erzeugt. Ja, aber dass man das natürlich auch provozieren kann, indem man eben sagt, bitte gib mir hier einen Prompt, das so und so funktioniert und so weiter und so Genau. fort. Oder frag Und mich aus, brauchst du noch ich, irgendwas, genau. um das Ja. Ergebnis besser zu machen und so Ja, weiter und so stell fort. mir die Fragen, Ja, genau. auf die du Antworten brauchst. Und es gibt noch einen Trick, nämlich ChatGPT eine Rolle zuzuweisen. Also zum Beispiel, du fungierst hier als Autorencoach oder du fungierst hier als Autor oder als Lektor oder was auch immer. Schau über meinen Text drüber und untersuch den auf sachliche Fehler oder auf logische Fehler. Also das habe ich erst kürzlich mit mehreren Texten gemacht und mit den Ergebnissen war ich sehr zufrieden, wobei Wären das Fehler gewesen, die du auch so gefunden hättest? ja, aber ich hätte länger gebraucht. Okay. Und das heißt natürlich auch, der Kunde hätte mehr bezahlt. Ja. Also es ist letztlich der Vorteil des Kunden, zumindest dann, wenn du zeitabhängig abrechnest. Versuche ich mir gerade abzugewöhnen, ja. Man kommt auf ganz andere Beträge, wenn man die Idee vom Stundensatz, wenn man sich von der Idee des Stundensatzes löst oder des Ja, Tagessatzes. das wäre vielleicht auch für mich ein Thema. Genau, also ich habe große Sympathie für diese Idee, diese Maschinen sozusagen zu verwenden als Kreativkatalysator. Ja? Das war ja das, was du da vorhin so angedeutet hast, dass dann eine siebte Variante rauskommt, die eigentlich Gaga ist, aber wo man sagt, wenn ich jetzt die weiterentwickle oder an der weiter rumdenke, dann kommt auf jeden Fall nichts Erwartbares raus, weil bei den Genau. anderen sechs hätte wahrscheinlich auch der geübte Leser und die geübte Leserin hätte halt gesagt, ja, es läuft jetzt darauf hinaus, dass die heiraten oder irgendwas. Oder bei manchen weiß man inzwischen auch, wenn es eine Serie ist, weiß man, die heiraten frühestens in dem letzten Buch, ja, so wie bei Harry Potter auch, und so weiter. Vorher passiert nichts. Also ich finde es sympathisch, vielleicht auch die Knackpunkte in einem Plot oder in irgendwas zu finden, oder vielleicht auch in der bildlichen Darstellung und dann zu sagen, kann ich das, was jetzt das KI-System eben nicht ausgibt und nicht ordentlich macht, kann ich dafür eine coole kreative Lösung finden, ja? Das finde ich eigentlich auch spannend, weil da kommt dann ja wirklich das Neue in die Welt, was auch die KI nicht, Ja, nicht genau. Und da verwendest du KI einfach als ein sehr komplexes und damit auch sehr nützliches Tool. Wobei, das muss man eben immer im Hinterkopf behalten, dass KI nicht die absolute Wahrheitsfindungsmaschine ist oder sowas. Also bei ChatGPT steht überall unten drin, dass du überprüfen sollst. Ach ja, ChatGPT hat noch oder wie heißt das andere? Gemini oder Gemini. Ja, genau, Gemini oder Copilot oder so, die sind alle sehr auf freundlich gemacht, ja. Und was damit auch sehr schlecht geht, ich habe für eine Kurzgeschichte Märchennamen gebraucht. Und in der Kurzgeschichte kam ein böser Zauberer vor. Und für den brauchte ich also einen Fantasienamen. Da haben sie sich alle gewehrt, weil sie mich alle belehrt haben, dass es nicht durchgängig böse Menschen gibt und dass auch der böse Zauberer mit Sicherheit gute Charaktereigenschaften hat und ich sollte die stärker herausarbeiten. So Das nach war dem dann Motto, total. was an Sauron. Ja, also wann würdest du mit Sauron ein Bier trinken gehen? Ja, also es war total schwierig, dafür für irgend so eine böse Märchengestalt einen Namen ausgeben zu lassen. Das, also da Interessant. ist KI, ja. So, liebe Leute, wir machen hier eine Prompt-Challenge, ja. Prompt-Challenge, egal ob Gemini oder ChatGPT 4o irgendwas. Schreibt mal Prompts drunter, die coole Märchennamen für böse Zauberer geben. Also sowas Ja, wie super. Petrosilius Zwackelmann oder ja, der, dessen Aber es Name muss nicht genannt werden darf oder so. echt ein böser Zauberer Ein sein, richtig ja. böser Zauberer. Darkon oder so, aber den gibt es ja gar nicht schon. Ja. Okay. Darkon Schwarzlicht, keine Ahnung. Darf Lass uns ich mal noch noch zu schnell? einem Thema schwenken, das wir im sehr kurzen Vorgespräch auch angetippt haben. Wie stehst du zu der Frage? Also es gibt ja Leute, die sagen, nein, ich gebe in dieses System nichts rein, beziehungsweise ich habe jetzt heute auch oder gestern Post gesehen von einer Texterin, die sich darüber beschwert hat, dass jetzt Meta die ganzen Daten nehmen will aus Facebook und aus Instagram und sagt, ja, ich nehme jetzt diese Texte und hau die als Futter sozusagen in mein KI-System. Da werden sie schon sehen, was sie davon haben. Ja? Ich hoffe, Telegram macht das nicht. Wie stehst du zu der Frage, darf KI aus deinen Texten lernen? Empfiehlst du deinen Autorinnen und Autoren, dass sie das entsprechend markieren oder ihre Texte da entsprechend ausnehmen? Oder sagst du, naja, wenn ich es benutze, dann füttere ich es auch? Also da rattern mir jetzt gleich mehrere Aspekte durch den Kopf. Ich fange mal bei dieser Meta-Geschichte an. Ja. Wer Facebook oder Instagram benutzt, der kriegt sukzessive, weil das sukzessive eingeführt wird, ja so einen Hinweis, dass er aktiv widersprechen muss, wenn er nicht möchte, dass Meta seine Posts verwendet. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, also da gibt es, ich glaube, es gibt 4 Milliarden Facebook-Nutzer oder sowas. Keine Ahnung, wie viel die am Tag posten. Also Kommt ich ungefähr vermute doch hin, oder? sehr, dass das, was jetzt so, was ich jetzt so post am Tag, dass das jetzt nicht gerade die KI dramatisch prägt oder sowas, gehe ich mal davon aus. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dem zu widersprechen. Da stellen die ein Formular zur Verfügung, du musst das kurz begründen und da reicht auch so eine Begründung wie, ich verdiene mir durch meine Texte einen Teil meines Lebensunterhaltes und möchte das nicht oder irgendwie sowas. Eine Viertelstunde später hast du dann die Bestätigung, dass die nicht verwendet werden. Also ich denke, das wäre jetzt nicht gerade ein Thema, worüber man sich so furchtbar aufregen muss. Also, du würdest auch so sagen, dass es so ein bisschen in der Statistik dann verschwindet. Sind übrigens, also im Januar waren es knapp über 3 Milliarden monatlich aktive Nutzer. Okay. Nicht, dass wir Okay. hier Fake News, nicht, dass die Na, KI das das wollen wir. liest und das dann falsch lernt. Ne? Das wäre ja ganz, ganz schlimm. Das. So, jetzt ist genau der Fall eingetreten. Es klickt. Du kannst ja schon mal weiter lesen. Ja, ansonsten, KI lernt ja anders als Menschen. Also manche Autoren und Autorinnen denken sich, KI speichert alle Texte, mit denen es trainiert wird, in eine riesengroße Datenbank und holt sich da bei Bedarf so quasi die Schnipsel raus. Aber das ist nicht so. KI lernt anders. KI nutzt diese Milliarden Texte, die es schon hat, und ermittelt da die Strukturen raus. Und aus diesen Strukturen entwickelst dann Vorhersagen. Das bedeutet, wenn jetzt dein Text einer von diesen Milliarden ist, mit denen ChatGPT gefüttert wurde, dann ist es unglaublich unwahrscheinlich, dass da ein Satz aus deinem Text bei irgendjemand anderem auftaucht. Also das ist auch etwas, ich denke, das sollte man wissen. Ja, also vielleicht, es gibt ja auch immer das schöne Kant-Argument, ne? Also vereinfacht, was wenn das jeder täte? Was wenn wir jetzt alle sagen, also wenn zum Beispiel alle Zeitungen sagen, nein, mit unseren Inhalten darfst du die KI nicht trainieren. Dann kommt die Wikipedia und sagt, nein, mit unseren Inhalten darfst du die KI nicht trainieren und so weiter und so fort. Und das fand ich dann ganz interessant. Das war jemand in den USA, der hat das mal analysiert. Der hat gesagt, wenn jetzt zum Beispiel nur, sag jetzt mal, rechtsgerichtete Medien sagen, ja, du darfst deine Inhalte an mir, oder ich sage jetzt mal, wenn nur noch wenn alle von YouTube sagen, nein, du darfst in meinen YouTube-Inhalten das nicht trainieren, aber die Flacherdler, dass die dann sagen, ja, du darfst es trainieren, ja, dann werden halt bestimmte Leute haben dann halt die Chance, sozusagen die Struktur der KI-Inputs und Outputs sozusagen zu bestimmen. Also wenn jetzt nur die sehr, sehr konservativen Medien sagen, ja, du darfst unsere Sachen verwenden, dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dann wird die KI auch konservativer, ne? Wenn aber alle sagen, ja, du darfst das alles verwenden, dann ist sozusagen die Struktur der Daten wieder entsprechend, wie soll man sagen, ja, global, ja, Ja. und stellt alle Aspekte und alle Möglichkeiten dar. Ja. Also wer mag, kann auch mal in dieses KI-Gespräch hier reingucken mit dem Andreas von Gunden. Der ist natürlich so weit gegangen, dass er gesagt hat, Urheberrecht überhaupt muss abgeschafft werden und das Copyright, weil das eben nur den Verlagen dient, aber nicht wirklich den Autoren. Das Fass machen wir jetzt nicht auf, aber er ist eben dafür zu sagen, naja, wenn wir das alle gerne nutzen würden, dann müssen wir alle auch bereit sein, unsere Daten da reinzugeben. Gut, das Problem war natürlich, diese LLMs, mit denen zum Beispiel ChatGPT gefüttert wurde, ja. Also da steckt ja alles drin, von Wikipedia-Einträgen bis Goethe und Schiller und dann eben auch irgendwelche Bestseller-Autoren, zu denen ich leider nicht gehöre. Also ich würde es irgendwie Noch als ein nicht, bisschen Marianne. noch nicht, du hast recht. Danke für die Der Korrektur. nächste Booker Prize geht an dich. Genau, okay. Und das wurde quasi so eingesogen, ohne irgendwie, also mindestens in der rechtlichen Grauzone. Das war vielleicht Ja. nicht ganz klug. Ja, ich denke schon, dass das eine Lösung braucht. Also dieses Thema Ja. Urheberrecht und auch Lizenzen oder sowas und das KI füttern oder so. Also wie Meta das jetzt ja macht, also die fragen die Leute und du musst zwar aktiv widersprechen, wenn du das nicht willst, aber die holen sich auf jeden Fall die Zustimmung ein. Das ist mit Sicherheit ein Thema, das geklärt werden muss, aber nicht von mir. Ich bin keine Genau. Juristin. So, wir nähern uns der vollen Stunde. Kam mir wieder total kurz vor. Gibt's noch das eine oder andere, was du jetzt deinen Autorinnen und Autoren nahebringst oder was die jetzt gesagt haben, boah, jetzt habe ich erst das und das verstanden, wo du sagen würdest, das legen wir mal noch kurz auf den Tisch. Ja, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, was man Oh. mit KI machen kann. Ja. Und da würde ich gerne einfach so ein paar Genau, Anstupser erzähl geben. einfach mal genau. Ja, genau. Also zum Beispiel, das hatten wir ja schon, dass man sich inspirieren lassen kann beim Brainstorming unterstützen lassen kann. Oder in meinem Buch, an dem ich gerade schreibe, da lebt die Protagonistin ursprünglich in einer sehr wohlhabenden Umgebung, habe ich in meinem eigenen Leben leider noch nie gehabt. Also habe ich mir von Midjourney entsprechende Ambientes generieren lassen. Das war sehr hilfreich. Dann kam ich auf die Idee, ich könnte mir ja eigentlich auch ein Bild meiner Protagonistin generieren lassen, so das ans Moodboard hängen oder so, empfehle ich auch meinen Leuten. Nur, wenn du das so waschiwaschi promptest, dann kommt da was ganz anderes raus als das, was du dir vorgestellt hast. Das heißt, beim Prompten musst du eigentlich die Person deiner Protagonistin verfeinern. Du lernst über deine Oh, das ist Protagonistin, während du interessant, ja. promptest. Das Ja, ist cool, also ja. das fand ich total spannend. Dann einfach noch so ein paar Sachen wie manche Dialoge von Autoren gelingen nicht so ganz, also klingen eher so ein bisschen geschraubt oder sowas. Kein Problem, gib's ChatGPT und sag, mach da einen lockeren Stil draus. Oder Bitte mal entschrauben. ja, Ja. genau. Oder auf Bayerisch oder auf Ja. Südstaaten-Slang oder irgendwie sowas. Alles kein Problem. Oder einen Text zusammenfassen, das ist eine sehr schöne Funktion. Wobei du dann natürlich checken musst, ob das alles inhaltlich so noch stimmt. Oh ja, da Oder muss man aufpassen, weil da manchmal Schachtelsachen, also ich habe schon so Konzepte und sowas, habe ich schon mal zusammenfassen lassen. Und wenn man dann entweder was schachtelt oder was doppelt verneint oder was verneint, da muss man aufpassen, wie der Süddeutsche sagt, wie ein Heftlemacher, weil das System das manchmal nicht rafft, wenn man irgendwas ein bisschen komplex beschreibt. Also ich mache das gerne, wenn jemand sagt, kannst du mir da mal ein Konzept schreiben oder der will es an jemand anders weitergeben, der das lesen soll und dann hat das Ding 2 Seiten und ich denke, um Himmels Willen, der liest doch keine 2 Seiten. Also sage ich, fasse das mal auf eine Dreiviertelseite oder sag so und so viele Wörter, fasse es mal zusammen. Und dann muss man aber das wirklich sehr, sehr gut durchlesen, weil Das es dann stimmt. manchmal plötzlich nimmt er irgendwie 2 Halbsätze zusammen, die überhaupt nicht zusammengehören oder so. Wenn du Lust hast, erzähle ich dir noch schnell mein Ja. persönliches Highlight. Und zwar, ich habe 2017 ein Buch geschrieben, das heißt Nazi-Allergie. Und in dem Buch kommt ein Song vor, Sarahs Song. Ja? Ja. Und ich hätte damals diesen Songs, also ich habe irgendwie davon geträumt, den vertont zu haben und vielleicht sogar aufgenommen, gesungen. Ich kannte zwei Musiker, die sowas hätten machen können. Die hatten beide keine Zeit und vielleicht auch nicht so viel Lust, kann auch sein. Auf jeden Fall aus Sarahs Song wurde nichts. Also du hattest den Text, oder was hattest du? Ja, also Den ich habe Text den Text, hattest du. den habe ich auch, also das ist mein Text, den habe ich selber Ja. erfunden, nicht irgendwie Ja. einen Song irgendwo abgekupfert. Und also der steht da drin auf Seite 67 und 68. Okay. Ich unterliebe. Und inzwischen geht das ja. Also Ja. mit Suno Jetzt kannst ist die du Frage, kriegen wir das in Suno hier als Abschlusssong? Weil ich hatte gehofft, dass du noch auf das Thema Lieder kommst. Das ist natürlich cool. Kriegen wir das hier reingespielt? Ich glaube, wenn du den Bildschirm ich weiß nicht, teilst, wenn du wenn du mir Suno teilst, warte mal schnell, ich muss gerade mal schauen. Ich glaube, wenn man den Bildschirm teilt, dann gibt es irgendwo Layouts und Optionen. Soweit ich weiß, gibt es unter Erweitert, wo gibt es denn hier? Ich Oder du meine, es gibst gibt die mir einen Bildschirm Option, frei. dass du das Audio vom Bildschirm praktisch mitteilst, aber ich finde das gerade gar nicht. Oder du gibst mir einen Bildschirm frei. Du kannst den einfach nehmen. Ah, Warte hier mal. doch. Und zwar, wenn du auf Layouts und Optionen gehst und dann steht Ton freigeben. Moment. Wo ist Layouts und Optionen? Also bei mir ist unten rechts Layouts und Optionen. Oder ist der Suno-Link öffentlich? Dann kann ich es probieren. Nee, den habe ich auf meiner Festplatte. Ah, okay. Ich finde kein Layouts und Optionen. Also wenn du, nee, also wenn du machst Bildschirm freigeben Ja. und dann links neben dem unteren rechten Knopf freigeben, ist ein Option, ist ein Knopf Layouts und Ton Optionen. freigeben. Findest du das? Also ich habe einen Ton freigeben. Ja, mach das, ja genau, Ton, ja genau, Ton freigeben, genau, und dann Und jetzt vielleicht dann. einfach spielen oder? Ja, genau, das müsste eigentlich dann, ja, ja, ich glaube, das geht nur, wenn du deinen Bildschirm freigibst, auf dem dann der Ton ist. Du musst also auch Moment. noch den Bildschirm freigeben. Ja, mir wird halt Nimm einfach Bildschirm 1 oder sowas, oder Bildschirm 2. Da, wo das Programm ist, das den Ton, das den Ton hat. ja, das wird mir nicht angezeigt. Warte mal, Ah, okay. ich mach schnell irgendwas zu. Augenblick. So, liebe Leute, das müsst ihr jetzt kurz ertragen, aber dafür kriegen wir den Song. Das finde ich eigentlich gut. Hoffentlich. Okay. So, Dann ich lernt schau ihr mal. auch, wie das geht. Na. So, das ist das hier. Und jetzt schaue ich mal, ob es Wobei, jetzt angezeigt wird. wenn du die App offen hast, müsste er die Jetzt wird es eigentlich. angezeigt. Warte mal. Genau, dann zeigt die App an. Du kannst das jetzt sehen, oder? Ja, genau. Okay. Jetzt bin ich Und gespannt. Moment. Ist das ein KI-Bild? Ja, das sind lauter KI-Bilder. Nicht schlecht. Mit Journey, ne? Über mein Gesicht dran, hatte ich einen Traum, hatte ich einen Traum, einen Traum. Soldaten stiegen aus ihren Panzern und bauten aus Trümmern ein Haus, aus den offenen Toren der Tötung. Quollen Katzen und Hunde hervor. Ja, ich hatte einen Traum, einen Traum. Ja, ich hatte einen Traum. Einen Traum. Eine Frau mit tiefblauen Augen wiegte ein dunkles Kind in den Schlaf. Menschen aus tausend Nationen reichten einander die Hand. Ja, ich hatte einen Traum. Ich hatte einen Traum, einen Traum. Die Mensch und Tiere, sie stiegen auf einen Hügel und bauten die goldene Stadt, in der Menschen und Tiere alle friedlich zusammenleben. Ja, ich hatte einen Traum, einen Traum. Kommt, macht mit, tanzt, jauchzt und singt. Wir bauen zusammen die goldene Stadt, in der Menschen und Tiere alle friedlich zusammenleben. In der alle friedlich zusammenleben. Ja, nicht schlecht, ja. Also zumindest ist es natürlich eine coole Möglichkeit, wenn man jetzt eben einen Text hat und hat in dem Text ein Lied, das es halt noch nicht gibt oder so. Viele Autoren verwenden ja bestehende Lieder und müssen dann irgendwie die Urheberrechte sichern, ne? Also müssen sich das genehmigen lassen, dass das überhaupt in ihrem Text vorkommen kann. Wenn man jetzt selber so einen Text geschrieben hat, und sagt, vielleicht auch zu Werbezwecken für das Buch oder so, Ja. ich will das als Audio verwenden oder sich natürlich noch die entsprechenden Bilder. Also ich finde, die Qualität von Midjourney ist schon sehr, sehr, also diese Porträts von der jungen Frau da, das war schon nicht übel. Ja, Ja. also die Bilder waren Midjourney und der Song war Suno. Und man kann zum Beispiel auch Reels machen, wo man dann Musik unterlegt und so. Also da gibt es einen Haufen kreative Möglichkeiten. Also auch für Selbstmarketing. Also anders gesagt, das killt eigentlich nicht die Autoren, sondern erleichtert ihnen das Selbstmarketing zum Teil eben und die Arbeit. Ja, Ja, das also wäre je so nachdem, wie dein man es Ansatz. anwendet. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, es gibt ich kenne jemanden, der dabei ist, auch sehr, sehr intensiv mit KI zu arbeiten, der Chris Köntop. Das kann man sich auch immer mal wieder angucken, was er postet es häufiger auf Mastodon, also Köntop, Koehntopp. Chris, Kris. Da könnt ihr das mal anschauen. Ich werde auch mal versuchen, ihn mal hier vor die Kamera zu kriegen, damit er mal zeigt, was er macht. Also er macht auch ganze Plots und lässt dann aber auch die einzelnen Szenen schreiben und so weiter und so fort. Und das ist schon ganz spannend, was er da macht. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, mal noch mit ein paar anderen Autoren, ich kenne noch ein paar andere Autoren, die das auch so ein bisschen auf der experimentellen Schiene einsetzen. Und in der Richtung werde ich mal ein paar Leute versuchen, hier vor die Kamera zu kriegen. Klingt spannend. Marianne, ich danke dir ganz herzlich. Möchtest du noch irgendeinen Kurs, den man jetzt als nächstes buchen kann? Oder sucht einfach die Marianne auf LinkedIn, sprecht sie an, und dann kann sie euch da entlang leiten, wo man zu ihren Kursen kommt. Also Ja, das entweder ist echt so spannend. oder bloß ganz kurz. Ja. Einführungskurs mache ich online wieder am 4. Juli. 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr und einen fortgeschrittenen Kurs, in dem es um das tolle Thema Emotionen geht, am 20. Juni auch online 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr. Und ich habe mir gedacht, also die Kosten jeweils 69 € plus Umsatzsteuer. Und ich habe mir gedacht, wer hier dabei ist und Oliver Gassner ins Anmeldeformular ins Bemerkungsfeld reinschreibt, kriegt 15%. Ist das ein Deal? Also, es ist ein Deal. Das ist fast, wie heißt es immer, Mehrwertsteuer zurück oder irgendwie so, wie das dann heißt. So ungefähr, ja. Ja, das ist doch ein guter Deal. Das kannst du mir auch nochmal schicken mit den Links. Dann würde ich das auch beim Video und im Blogbeitrag nochmal drunter schreiben, Okay. damit ihr das auch gut finden könnt. Das finde ich doch einen guten Deal. Ja, Marianne, dir vielen Dank, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Ich glaube, es hat sich gelohnt, allein für den Song. Und ja, wir sehen uns. Bye bye, bis dann. Lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Tschüss.